WDR 5. Neugier genügt. Amor. Amor. Das Wort Liebe ist auf Persisch Ishq. Chinesisch, Wani ist auch ganz verbreitet, um Liebe zu ausdrücken. Ja, ich bin in Spanischunterricht gekommen von Isabel. Das war mein Interesse an Lateinamerika in der Zeit und ich wollte da vielleicht irgendwann mal hinfahren und dann habe ich gedacht, das Wichtige ist, Spanisch zu lernen. Wir haben uns in meinem Spanischunterricht kennengelernt und er kam mit seiner Freundin. 1985 muss das gewesen sein ungefähr, ne? Weil wir seit 1986 zusammen sind. Das kam nach und nach, auch durch diesen Kurs über lateinamerikanische Musik. Ich fand unglaublich, dass Martin so toll lateinamerikanische Lieder gespielt hat und dass er politisch engagiert war. Und es war das allererste Mal, wo ich nicht gesagt habe, dem will ich haben, sondern er hat sich eingeschleicht. Wir haben uns kennengelernt. Ich war nach dem Abitur in Paris Au-pair-Mädchen. Hab da auch einen Französischsprachkurs besucht und irgendwann saß mein Mann neben mir, mein jetziger Mann, und guckte immer von mir ab. Und auf diese Art und Weise sind wir uns näher gekommen. Als sie besonders einmal an der Tafel war, sie war dabei, was zu schreiben, dann habe ich gedacht, diese Frau wird meine Freundin. Habe ich so gedacht und es ist tatsächlich passiert. Also ich merkte, ich mag den. Aber ich habe gedacht, so eine Beziehung mit so einem Orientalen, das könnte schwierig werden. Und ich habe gedacht, ich genieße die Zeit jetzt, solange ich noch in Paris bin. Und danach, was dann ist, das können wir nicht absehen. Aber dann war es natürlich umso schlimmer. Das habe ich nicht geahnt, dass es dann so traurig war, ihn wieder zu verlassen und nicht zu wissen, geht er zurück in den Iran. Ich durfte das Land, dort wo ich als Student war, ohne Erlaubnis von iranischer Regierung nicht verlassen. Das habe ich gemacht. Ich habe auch von Frankreich nach Deutschland gekommen und daher finanziell war ich unter Druck. Und dann zusätzlich Aufenthaltsgenehmigung und dann habe ich gedacht, wenn wir zusammen sind, wir wollen auch zusammen sein, dann könnt ihr heiraten. Ja? So einfach war das. Naiv, bis geht nicht mehr. Mein Mann Jalaleddin ist ein sehr sensibler Mann und ich mag an ihm, dass er ziemlich verrückt ist und ja, humorvoll. Er ist sehr humorvoll und es wird nicht so schnell langweilig mit ihm. Meine Frau Dorothe ist eine fröhliche und freundliche Frau. Nicht? Wenn sie nicht darauf besteht, dass ich das und das mache, dann finde ich sie lieb. Ich bin Stefan, komme aus Dortmund und bin 45 Jahre alt. Wer bin ich? Inzwischen ja, mit Hierway gerade frisch verheiratet. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus Nordchina, die Stadt Taiyuan. Das ist eine Hauptstadt von Shanxi-Provinz, also ungefähr 500 Kilometer weit von Peking. Ja, ich gewöhne langsam das Leben hier, ne? Und bin auch jetzt gerade schwanger. Ich hoffe, das Kind auch gut zur Welt kommt, ja. Kennengelernt haben wir uns vor 4 Jahren in Peking. Ich war beruflich in China, habe dort auch viele andere Chinesen vorher beruflich kennengelernt und ja, Hierway war dann in Peking meine Reiseleiterin und darüber haben wir uns dann im Prinzip kennengelernt. Also sie hat auch damals schon Deutsch gesprochen. Na, es war einfach ein besonderes Erlebnis, jemanden kennenzulernen, wo man einfach ein Gefühl hat und sich auch gar nicht so weit weg fühlt. Ne? Man fühlt sich im Grunde genommen zu Hause, obwohl es auf der anderen Seite der Erde ist. Ja, ja, viele unterwegs mit ihm, außerdem die geplanten Sitzwürdigkeiten ihn tagsüber anzugucken und noch abends zusammen haben wir auch zu zweit irgendwo gegessen. Der hat immer Lust, dass ob ich Zeit habe. Das war ein bisschen beeindruckend für mich. Es ist nicht so einfach, eine Chinesin näher kennenzulernen, weil es einfach auch eine ganz andere Kultur ist und sehr weit weg. Und ja, wenn man hier beruflich arbeitet, ist es auch schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Am Anfang gab es häufiger Missverständnisse, zumal wir ja auch, also im Anfang haben wir ja beide Französisch gesprochen. Ich war dann in der Ausdrucksweise manchmal etwas westfälisch derb, wenn wir uns gestritten haben. Und eine Situation war schon fast ein bisschen lustig. Da habe ich zu ihm gesagt, du bist ja bekannt wie ein bunter Hund. Und da war er tödlich beleidigt, wenn man im Persischen jemand als Hund beschimpft, dann ist das eine ganz große Beleidigung. Und er hat das gar nicht begriffen, dass es eben eher was, also bildlich gesprochen, ne, was Lustiges ist oder so eine Metapher ist. Inzwischen weiß er das. Ich finde es sehr schön, abgesehen, dass das unhöflich ist, aber sehr schön, jemand, der sehr viel meckert, ist alte Ziege. Jemand, der sich ein bisschen schlechter verhält, ist ja alte Kuh. Besonders wenn eine Frau ist, ja, alte Kuh. Oder dann sagt man, wenn jemand wirklich Betrug oder sonst was, man sagt, alte Schwein, nicht? Oder saulecker, sagt man auch noch, nicht? Solche Sachen, das gibt es auf Persisch gar nicht, sowas nicht. Natürlich gibt es auch was andere Liebeswörter auf Deutsch von Stefan gehört. Das heißt, die Liebe geht durch den Magen, ne? Das hat mir auch gefallen. Am Anfang habe ich noch ein bisschen darüber gedacht, wieso geht durch Magen, nicht geht durch Herz, ne? Normalerweise Herz spielt am besten über die Liebe, so, ne? Gibt es auch eigentlich auch bei uns auch ähnliche Gespräche, zum Beispiel Liebe, so ähnlich, ich übersetze mal, ne? Dass die Liebe geht durch die Knochen. Ein alter Guto ist die Knochen, dass die Liebe in den Knochen reinkommt, ne? Verankert, dann geht nicht weg. Wir sind gewohnt, die Menschen zu umarmen und zu küssen und so und dann höchstens Handschütteln, aber vom Weiten. Und das war schlimm. Wir wollten beide nicht heiraten, aber ich war schwanger, ne? Und das wollten wir. Dann wollten wir richtig. Und dann haben wir versucht und versucht, was können wir machen, damit wir beide Sorgerecht haben. Es ging nicht, von vorne und hinten nicht. Dann haben wir gesagt, okay, dann heiraten wir. Und das war 3 Wochen vor Marianas Geburt. So, ich ging rollend im Standesamt. Und dann in dem Moment, wo ich Ja gesagt habe, passierte ein Wunder. Und plupp, das Kind im Bauch wurde deutsch. Ich glaube, ich habe mich sehr stark verändert, ja. Ich denke schon, dass ich meinen gefühlsmäßigen Teil einfach mehr Raum gegeben habe oder mich mehr traue, mich kreativ auszudrücken, vor allen Dingen durch die Musik natürlich, ne, was wir zusammen machen. Ich glaube, wir können die Liebe und die Musik nicht trennen. Ich wollte eigentlich vor 30 gar nicht heiraten. Das war ja früher out, so in den 70er, 80er Jahren. Aber es war halt für meinen Mann oft ja mit Problemen verbunden. Er musste, um sein Visum oder die Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, immer zur Behörde. Er brauchte ein Visum, um durch sämtliche Länder zu fahren. Und dann haben wir uns gesagt, wir heiraten einfach. Hochzeit, das ist ein schönes Wort überhaupt auf Deutsch. Hochzeit, das wird höchste Zeit im Leben, abgesehen davon, dass danach Berg geht ab, ja. Und dann, an dem Tag muss man wirklich alles Mögliche tun. Man muss feiern, man muss irgendwie aus sich rauskommen und so weiter und so viele Freunde einladen und so weiter. Bei uns war überhaupt nicht der Fall. Überhaupt nicht der Fall. Zu viert sind wir zu Standesamt gegangen. Damals braucht man auch Trauzeuge und so weiter. Wir haben geheiratet, dann sind wir rausgekommen, gefrühstückt, fertig aus. So schön war das nicht. Nur Name, Hochzeit. Meine Eltern waren sehr katholisch und es war natürlich Anfang der 80er, heute wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm mehr, aber damals war es noch recht schwierig dann für sie so einen Moslem zu akzeptieren, zumal sie nicht mit ihm sprechen konnten. Und die Eltern von meinem Mann haben da ganz anders reagiert, viel toleranter. Für meine Eltern war es jetzt nicht so was Besonderes vielleicht, weil irgendwie, ich denke mal, ich bin auch so aufgewachsen, dass ich eigentlich nie irgendwo jetzt eine Begrenzung gespürt habe, irgendwie von meiner Mutter insbesondere dann. Ne? Also wenn man einen Partner findet, mit dem man glaubt, glücklich zu werden, dann ist es eigentlich egal, wo der herkommt. Gesetzlich haben wir nur in Deutschland, in Dortmund geheiratet, ne? Am Ende August. Oder wir haben noch kirchlich geheiratet hier und dann in China im September dieses Jahres haben wir noch eine Hochzeitfeier. Also in China haben wir in meiner Heimat Hochzeit gefeiert einfach. Ist natürlich erstmal anders. Wenn man von uns aus dahin guckt, ist es ja ein verlängertes Mittagessen, aber auch mit einer Zeremonie. Aber ich finde die Zeremonie auch sehr schön. Ne? Man verneigt sich voreinander und vor den Eltern, was auch irgendwie ja die Hochachtung und den Dank ausdrückt. Und also für mich war es auch genauso schön wie die deutsche Hochzeit. Ne? Weil ich einzige Tochter, dann für sie auch ein bisschen schwierig, weil ich nicht so häufig sie besuchen kann. Ne? Für Chinesen ist es mal gut, dass man häufig voreinander besucht und nicht so weit weg wohnt. Vorteile von einer binationalen Beziehung. Ich sehe da eigentlich nur Vorteile. Nicht lachen, nicht? Wenn ich was sage. Sauerkraut und Bundeskanzler. Nicht? Das ist am Anfang, als ich das erste Mal als ich gegessen habe, ja, was essen die Deutschen denn, Mensch? Du bist sauer, irgendwie, dann kriege ich meine später sowieso Bauchschmerzen, nicht? Aber jetzt mittlerweile muss ich meine Frau darum bitten, dass sie das macht. Man erschließt sich noch eine neue Kultur. Das Prinzip ist, das gemeinsame Leben besser zu gestalten, indem man in die gleiche Richtung blickt und den Unterschied vernachlässigt. Dann kann man zusammen überwinden. Ich würde sagen, dass ich durch die Beziehung zu meinem Mann viel toleranter geworden bin. Also ich habe gelernt, es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt nicht nur die Katholiken, es gibt Moslems, die können auch tolerant sein. Ja, mein Mann hält mir halt jeden Tag den Spiegel vor Augen. Meine Freunde in Chile sagen, wow, du bist ernst geworden und dein Humor hat sich verändert. Und wenn ich sage, das ist ein Macho-Witz, das kann ich nicht mehr akzeptieren. Boah, du bist so Deutsche geworden. Hä? Metall ist auch eins von den 5 Elementen. Das sind Wasser, Feuer, Erde, Metall und Holz. Ne? Ich bin ja Holz. Dann hat er getestet, dass es gut zu Metall passt, sich zu ergänzen. Weil Holz ist ein bisschen weich und Metall ist hart. Wir im Westen sind vielleicht auch tendenziell eher mehr Metall und bei mir vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und das ist ja das Schöne, dass wir alle ein bisschen anders sind und dadurch im Prinzip zusammen die Welt immer noch ein bisschen schöner machen können, als es jeder alleine kann. Auch Ehrlichkeit und ein bisschen von der deutschen Charakter ein bisschen genauer, ne? Genauigkeit, das mir auch fehlt. Ich bin ein bisschen fahrlässig manchmal. Dass ein Familienmensch ist, dass sie ja einfach auch Dinge vielleicht sehr blumig und schön ausdrücken kann, die mir so vielleicht dann nicht über die Lippen gehen. Aber so lerne ich dann auch von ihr vieles in der Richtung. Ganz großer Unterschied ist, dass die Deutsche von Charakter ein bisschen direkt als bei uns, ne? Also was er denkt und versteht, dann sagt er genau. Und in China ist es so, dass man sich aufeinander Rücksicht nimmt in diese Ebene. Ne? In China sind die Leute vielleicht ein bisschen so indirekt manchmal, so ein bisschen weicher. Ne? Die ist einfach mehr der spontane Typ und ich plane dann vielleicht auch alles etwas länger. Aber das ist dann auch ganz gut, wenn jetzt beide planen würden und keiner wäre spontan, dann wäre es auch nicht gut. Und so ergänzt sich das eigentlich ganz gut. Ne? Dann sorge ich dafür, dass wir rauskommen und sie sorgt dann dafür, dass wir dabei glücklich sind. Ne? liebe ich an ihm? Fast alles. Zuerst, er ist mein bester Freund. Ich wollte nie heiraten und nie Kinder kriegen. Ich wollte ein freier Vogel sein. Und wir haben gesehen, oh, meine Freunde, die haben alle Kinder. Und was spricht jetzt dagegen? Und dann auf einmal haben wir uns ertappt. Nichts. Tja, und dann einen Monat später war ich schwanger. Und das war noch mehr zu Hause. Es war eine tiefe, tiefe Wurzel. Die Kreativität, die Spontanität, ihre Liebe fürs Leben und also für alles, was lebendig ist. Ne? Man merkt es auch, wenn man mit ihr zusammen ist und sie zum Beispiel Ameisen beobachtet. Oder Vögel beobachtet oder sich darum kümmert. Das sind sehr schöne Dinge, dass einem die kleinen Dinge des Lebens wichtig sind. Ich glaube, es gibt immer noch. Und das wird auch immer bleiben, ja? Dass ich blöde Dinge tue, die sehr chilenisch sind und dass er dumme Dinge tut, die sehr deutsch sind. Aber langsam, er hat sich chilenisiert und ich habe mich eingedeutscht. Ne? Und die Grenzen verschmelzen auch. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen typisch für die Perser, zumindest für meinen Mann. Er redet oft um den heißen Brei rum. Einmal haben wir alle zusammen gefeiert, dann eine Frau zum Schluss hat Kaffee gekocht. Ein Jahr später, wir haben alles wiederholt, gleiche Situation. Und jetzt wollten wir wieder von der Dame Kaffee haben. Wie kann man denn sagen? Man kann nicht sagen, lass mal Kaffee kochen. Das gibt es in Iran nicht. Das ist total unhöflich, wenn man so Leute fordert. Ja, und dann, ich musste durch die Blumen irgendwie sagen. Dann habe ich die Geschichte erzählt. Erinnerst du dich, letztes Jahr waren wir hier, dann hast du leckere Kaffee gekocht und so weiter nicht. Auf einmal, die Frau ist sauer geworden, hat gesagt, Gerald, kannst du mir nicht sagen, dass ich Kaffee kochen soll? Ja, dann standen wir da. Also, ich kann mich nicht ändern an der Stelle. Nicht? Ich kann trotzdem nicht, wenn ich von jemandem irgendwas haben will, direkt sagen, kannst du mir das und jenes geben? Geht es nicht. Ich muss irgendwie eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe gelernt zu schimpfen. Auf Deutsch. Manchmal flucht mein Mann auf Persisch. Wir streiten uns, ich weiß es nicht, mal auf Deutsch, mal auf Spanisch. Ja, wenn wir uns streiten, dann glaube ich, wechseln wir auch schon mal gerne die Sprache. Ja, ich bleib dann auch meistens auf in der deutschen Sprache. Ich kann auch nicht so gut super Schimpfwort verwenden auf Deutsch. Natürlich, wenn ich ganz mich ärgerlich bin, dann ein bisschen ein, zwei chinesische Worte rausschmeißen. Wie gleicht man sich an? Also man geht schon Kompromisse ein, man lernt auch von dem anderen. Muss man auch ein bisschen eigene Sachen behalten, sonst hast du keine eigene Kultur mehr. Bei mir ist immer noch wichtig, was ich von Anfang an Martin gesagt habe, dass wir uns bis Mitternacht lieben. Und was danach passiert, wissen wir nicht. Keine Sicherheit zu haben für die Zukunft, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, die ich auch wirklich mit Isabel gelernt habe. Also die Liebe lässt sich nicht einfangen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.